Die Weltweisen von Friedrich von Schiller. Der Satz, durch welchen alles Ding Bestand und Form empfangen, der Kloben, woran Zeus den Ring der Welt, die sonst in Scherben ging, vorsichtig aufgehangen, den nenn ich einen großen Geist, der mir ergründet, wie er heißt, wenn ich ihm nicht drauf helfe. Er heißt, 10 ist nicht 12. Der Schnee macht kalt, das Feuer brennt, der Mensch geht auf 2 Füßen, die Sonne scheint am Firmament. Das kann, wer auch nicht Logik kennt, durch seine Sinne wissen. Doch wer Metaphysik studiert, der weiß, dass wer verbrennt, nicht friert, weiß, dass das Nasse feuchtet und dass das Helle leuchtet. Homerus singt sein Hochgedicht, der Held besteht Gefahren, der brave Mann tut seine Pflicht und tat sie, ich verhehl es nicht, eh noch weltweise waren. Doch hat Genie und Herz vollbracht, was Locke und Descartes nie gedacht. Sogleich wird auch von diesen die Möglichkeit bewiesen. Im Leben gilt der Starke recht, dem Schwachen trotzt der Kühne. Wer nicht gebieten kann, ist Knecht, sonst geht es ganz erträglich schlecht auf dieser Erdenbühne. Doch wie es wäre, fing der Plan der Welt nur erst von vornen an, ist in Moralsystemen ausführlich zu vernehmen. Der Mensch bedarf des Menschen sehr zu seinem großen Ziele, nur in dem Ganzen wirket er, viel Tropfen geben erst das Meer, viel Wasser treibt die Mühle. Drum flieht der wilden Wölfe Stand und knüpft des Staates dauernd Band. So lehren vom Katheder Herr Puffendorf und Feder. Doch weil, was ein Professor spricht, nicht gleich zu allen dringet, so übt Natur die Mutterpflicht und sorgt, dass nie die Kette bricht und dass der Reif nie springet. Einstweilen, bis den Bau der Welt Philosophie zusammenhält, erhält sie das Getriebe durch Hunger und durch Liebe.